Hören, Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sitzen in einem bayerischen Biergarten und hören, wie sich ein Mann und eine Frau neben ihnen unterhalten. Und Mathilda? Du bist doch gerade aus dem Urlaub zurück, nicht? Wie war es? Ja, es war wirklich wunderbar. Hatte ich dir erzählt, dass wir auf La Palma waren, der Kanareninsel? Nee, das wusste ich nicht. Also, dass du dorthin fährst. Die Kanarischen Inseln kenne ich. Ich war vor Jahren mal auf Teneriffa, um Spanisch zu lernen. Wart ihr da wandern? Ja, und Mountainbiken. Generell habe ich in diesem Urlaub richtig viel Sport gemacht. La Palma ist ja eine sehr grüne Insel und auch sehr steil. Also, das war wirklich toll. Nur am Anfang der Reise, da gab es noch am Münchner Flughafen einen ziemlich großen Schreck. Wieso? Was ist passiert? Also, ich habe am Schalter festgestellt, dass meine Geldbörse verschwunden ist. Ich hatte sie ganz sicher in die Tasche gesteckt und habe sie dann wahrscheinlich bei einer Fahrkartenkontrolle in der S-Bahn verloren. Das war alles so chaotisch mit dem Gepäck. Wir hatten ja viel dabei. Oh je. Also kurz, wir konnten natürlich nicht fliegen, denn ich musste mich ja um die Sachen kümmern. Also wegen der Kreditkarte bei der Bank anrufen und so weiter. Als wir wieder zu Hause waren, die große Erleichterung. Ein Mann hatte sie gefunden, mit allem Geld und allen Karten. Stell dir das mal vor. Er hatte mir auf den Anrufbeantworter gesprochen. Mensch, was für ein Glück. Also das war wie Geburtstag und Weihnachten auf einmal. Ich war so unglaublich froh. Das ganze Bargeld war noch da. Und dazu noch meine Karten. Und habt ihr dann alles bei ihm abgeholt? Er hat mir die Geldbörse vorbeigebracht. Also so etwas Tolles. Der war total nett. Und dann? Dann sind wir wieder zum Flughafen gefahren. Und man glaubt es kaum. Wieder eine tolle Überraschung. Wir konnten am selben Tag noch fliegen. Das war dann zwar mit Zwischenlandung und ein bisschen anstrengend, aber immerhin waren wir am nächsten Tag dann schon auf La Palma. Und musstet ihr gar nichts extra bezahlen? Doch, natürlich. Aber das war nicht viel. Und es war uns dann auch ein bisschen egal, nachdem ich so viel Geld wieder zurückbekommen hatte. Ich hatte 500 Euro in der Geldbörse gehabt. Wir haben unser Glück im Unglück auf La Palma dann natürlich noch ein bisschen gefeiert. Wir waren ganz toll essen, in einem Restaurant mit super leckerer spanischer Küche. Und von da an hat alles gut geklappt? So ist es. Das Wetter war prima und alles war, wie wir es uns erhofft hatten. Übrigens treffen wir uns am nächsten Wochenende noch einmal mit dem Finder. Er kommt mit seiner Freundin zu uns zum Essen. Oh, das ist ja nett. Und soll ich raten, was es gibt? Das ist doch klar. Wir kochen Spanisch. Ende von Hören, Teil 3.